Besuch in Weilbach. Wie meldet man analog ein Gewerbe an? Wir beschließen, diesen Fragen genauer nachzugehen und bitten unsere HörerInnen im Podcast um Hilfe. Wer Erfahrungen mit der Digitalisierung der Verwaltung hat, soll eine Mail schreiben. Wir bekommen hunderte Wortmeldungen. Admins, BeamtInnen, Coder, Staatssekretäre, WissenschaftlerInnen und Bürgermeister schreiben uns. Die Mails sind voller Frust, manchmal auch voller Resignation. Aus ihnen spricht aber auch Dankbarkeit, dass sich jemand in diese trockene, komplexe Behördenwelt begeben will, deren Wirken uns alle jeden Tag betrifft. Und wir bekommen viele Bitten von Menschen aus der staatlichen Verwaltung. Wir alle sind frustriert, aber das Thema ist zu komplex, um einfach nur draufzuhauen. Ihr könnt euch auch gern alles aus der Nähe ansehen. Darum stehen wir vor dem Rathaus im bayerischen Weilbach und klopfen an die Tür der Gemeindeverwaltung. Bürgermeister Robin Haseler hat uns eingeladen. Er will uns zeigen, wie seine Behörde arbeitet. Die Gemeindeverwaltung Weilbach hat 8 Angestellte und einen Gemeindeförster. Das klingt klein, aber viele der 11.000 deutschen Gemeinden sind nicht groß. Im Bürgerbüro im Erdgeschoss des Rathauses können Menschen ihren Ausweis verlängern, einen Fischereischein beantragen oder ein Gewerbe anmelden. Wir melden in Weilbach testweise ein Gewerbe an. Mal sehen, wie das in Deutschland funktioniert. Von der Webseite der Gemeindeverwaltung laden wir das Formular für eine Gewerbeanmeldung herunter. Ein PDF natürlich, das wir im Browser ausfüllen. Leider können wir es aber nicht digital absenden, denn die Gemeindeverwaltung braucht eine persönliche Unterschrift. Also müssen wir das PDF ausdrucken, von Hand unterschreiben und ins Bürgeramt zu Weilbach tragen. Dort stehen wir vor Vivian Hollenbach, der Sachbearbeiterin, und sehen zu, wie sie die Daten, die wir gerade ins Formular eingegeben haben, vom ausgedruckten PDF wieder abtippt in ein Windows-Programm namens GEWAN, kurz für Gewerbeanmeldung. Im Behördensprech heißen solche Programme Fachanwendung. Könnte sie nicht zumindest unsere Personalien aus dem Melderegister ziehen? Leider nein, sagt Vivian Hollenbach. Aber angenommen, wir hätten schon in einer Nachbargemeinde ein Gewerbe, dann könnte sie doch von dort die Daten abrufen. Leider nein, sagt Frau Hollenbach und tippt geduldig weiter. Daten digital austauschen? Nicht auf dem Amt, nicht in diesem Leben. Vivian Hollenbach sieht das Problem, aber sie kennt es nicht anders und hat gelernt, damit zu leben. Bei der Digitalisierung spielt Deutschland in der Kreisliga. In der Disziplin Digitalisierung spielt die deutsche Verwaltung mittlerweile in einer eigenen Liga. Länder wie Dänemark, Estland, Finnland und die Ukraine sind Deutschland teils 20 Jahre voraus. In einigen dieser Länder bekommen Eltern automatisch eine Push-Nachricht mit dem Vorschlag für einen Kita-Platz, wenn ihr Kind alt genug ist. Elterngeld kommt ohne Antrag, weil der Staat weiß, wie alt das Kind ist und auf welche Leistungen die Eltern Anrecht haben. Immobilienkäufe, die sich in Deutschland über Monate hinziehen, weil Behörden einander Papier zuschicken, wickeln Dänen in wenigen Tagen ab. Unterschrift per Smartphone inklusive. Hierzulande müssen die meisten Verwaltungsleistungen dagegen von den BürgerInnen aktiv beantragt und mit Papierformularen und x zusätzlich ausgedruckten Nachweisen und Bescheinigungen eingereicht werden. Für Privatleute wie für Unternehmen ist Behördenkontakt oft nicht hilfreich, sondern ein unberechenbarer Faktor, der Aktivitäten bremsen und Pläne zerstören kann. Umständlich, ineffizient, frustrierend. Miriam Teige, Pressesprecherin eines Energieversorgungsunternehmens, twitterte einmal ein Foto mit den Genehmigungsunterlagen, die für 3 Windräder benötigt werden. Alle Dokumente für das komplexe Verfahren, mehr dazu im Kapitel Windkraft, müssen ausgedruckt eingereicht werden. Auf dem Foto sind 60 Ordner zu sehen, 36.000 Blatt für 3 Windkraftanlagen. Zur Behörde gelangt der Antrag mit einem gemieteten Transporter in 15 Umzugskartons. Um die Energiewende zu schaffen, müssen tausende neue Windräder beantragt werden. Papier scheint dann nicht das richtige Medium.